wir schreiten zur Aktion. Den Zoo zu retten, ja, das schaffen wir schon. Das können die mit uns nicht machen. Die haben bald nichts mehr zu lachen. Neustadt ohne Zoo, das wollen wir nicht. Unseren schönen Zoo machen die nicht dicht. Wir haben hier und jetzt beschlossen, in Neustadt wird kein Zoo geschlossen. Freunde, wir retten den Zoo. Ja, das schaffen wir sowieso. Freunde, wir kennen unser Ziel. Denn der Zoo bedeutet uns so viel. Freunde, wir retten den Zoo. Ja, das schaffen wir sowieso. Freunde, wir kennen unser Ziel. Denn der Zoo bedeutet uns so viel. Also los, helft ihr alle mit. Geld zu sammeln, das ist der erste Schritt. An euch haben die beiden nicht gedacht. Also los, das wäre doch gelacht. Freunde, wir retten den Zoo. Ja, das schaffen wir sowieso. Freunde, wir kennen unser Ziel. Denn der Zoo bedeutet uns so viel. Freunde, wir retten den Zoo. Ja, das schaffen wir sowieso. Freunde, wir kennen unser Ziel. Denn der Zoo bedeutet uns so viel. Also los, jetzt werden Spenden gesammelt. Karl, fang du mit Otto schon mal hier an. Machen wir, Benjamin. Ich sage Herrn Tierlieb Bescheid. Also, bis gleich.